नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से इति पीसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विंजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुसानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदीक्षिको अकालिको एहिपास्सिको ओपनायिको पच्चत्तं वेदितव्यो विनुहि ति सुपतिपन्नो भगवतो असावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो असावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो असावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो असावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अर्थपुरुषपुगला एष भगवतो असावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति एवं बुद्धं सवन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्बितत्तं वा लोमहंसो महे सतीयति। So, gestern haben wir uns beschäftigt mit der Erklärung von Anapanasati. Heute hoffe ich, dass wir diese Erklärung zu Ende bringen. Wenn es da über diese Meditation Fragen gibt, bitte. Überlegen Sie sich das und fragen Sie, weil wir dann hoffentlich noch heute zu dem anderen Thema gehen. Wir haben noch viel zu lernen und natürlich können wir die anderen Themas sehr ausführlich behandeln. Trotzdem, sie werden in Betracht genommen, indem sie sozusagen eine Kette bilden. Eine Kette, die soll dann ein klares Bild von dem Körper machen, als das, was nicht Glück ist, sondern Leiden. Leiden nicht im Sinne, dass es immer weh tut. Wir alle wissen, dass dieser Körper uns auch viel Freude macht. Aber von der angesehen von der Philosophie von Anicca, von Anitya, von Vergänglichkeit. Es ist sozusagen Zentralpunkt von Vergänglichkeit. Deswegen, wie ich gesagt habe, obwohl die anderen Aggregaten, die unsere Existenz veranstalten, obwohl sie die Vergänglichkeit von Geist viel, viel schneller ist als Vergänglichkeit von Körper, trotzdem, Körper wird Rupa genannt. Rupa, wie wir erklärt haben, von Sanskrit Rupa, Rupati, ist das, was bricht. Bricht, so wie ein vom Schaumgebilde, Schaum, wie haben wir gesagt? Schaumgebilde. So bricht es. Also es hat gar nichts Festes in sich. Wenn man das klar versteht, in der Tat, die anderen Kenntnisse kommen sehr leicht. Wie in Samanyafala Sutta gesagt wird, so, wenn man klar sieht, Vergänglichkeit von dem Körper, das Körper Rupa ist, das, was verbricht, dann sieht man auch den Geist und die Geistesfaktoren, die dem Geist Inhalt geben, so wie ein farbiges Faden im Kristall. Sehr klar. Indem wir nicht im Klaren sind über diese vergängliche Schaumgebilde Aspekt von dem Körper, sind wir auch eo ipso an den samsarischen Geist haften wir dann auch an diesen samsarischen Geist, das an diesen Körper angeknüpft ist. Deswegen, wenn man tief verstanden die Dukkha-Natur, Dukkha-Natur heißt, wie wir schon erklärt haben, schlechter Himmel, in dem wir mit Körper geboren sind, ob wir uns es wünschen oder nicht. Wir sind immer geboren unter schlechtem Himmel, wo es immer weiter und weiter geben wird, die Erscheinungen, begleitende Erscheinungen von Krankheit, Alter werden und Tod. Wir haben auch erklärt, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Buddha erklärt, Einstieg in die Meditation, die nach der buddhistischen Lehre die einzige Meditation, die zur Klarheit führt, ist, also die Meditation von Achtsamkeit und Wissensklarheit, wird Einstieg ist durch eben durch diese Meditation über Körper. In Abhidharma Kosha erst wird erklärt, man muss mit Shruta Maya Panya, mit Weisheit, das auf Hören, heutzutage wir viel mehr lesen als hören, also Weisheit, das durch Wörter zu uns kommt, nur dann kann man das mit Weisheit, das durch Kontemplation kommt, verstehen. Es ist diese Weisheit, was durch Kontemplation kommt, ist die Brücke zur Meditation. In Meditation, man kann nur über diese Brücke hineingehen. Das heißt, dass indem wir im täglichen Leben sehr wenig über die Vergänglichkeit des Körpers meditieren, dann sind wir nicht imstande, so wie der gute Ananda, wenn wir, nachdem wir lange über Vergänglichkeit von Körper und Geist, das mit dem Körper verbunden ist, meditiert haben, wenn wir uns ausruhen, plötzlich in einem Moment ganze Klarheit ist da, und diese Klarheit kann nie mehr unterbrochen werden. unsere Klarheit, obwohl wir ab und zu Klarheit haben, wird immer wieder unterbrochen, indem wir nicht so oft über die Vergänglichkeit von Körpererscheinung und von dem Geist, das mit Körper verbunden ist, kontemplieren. Was wir kontemplieren, das wird klar. Und was klar, nur man kann nur meditieren, es ist sehr wichtig zu verstehen, über ein Objekt, das klar ist. Ein Objekt, das nicht klar ist, kann nicht Objekt von Bhavana, Maya, Panya, von der Weisheit, das uns wirklich dann zu vollkommener Freiheit bringt. Und das ist die Weisheit durch Meditation, das aus Samadhi basiert ist. Wenn aber die Brücke zu dieser Weisheit, die Kontemplation, nicht klar ist, dann auch wenn wir meditieren, wir werden nicht zu Zustand von Klarheit kommen können. Deswegen es ist sehr wichtig, dass diese Klarheit über den Körper, das eigentlich die Grundlage für unsere Befreiung so ist, sie soll allmählich Tropfen nach Tropfen gewonnen werden, indem wir unaufhörlich über Phänomen von Vergänglichkeit als das einzige Wahre in unsere Welterfahrung ist. Wir haben schon gesagt, dass der Schlüssel zur Weisheit ist, dass man die Sachen in dem Geiste macht, wahrheitsgemäß. Das heißt, Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara kommt eben durch Sati. Und Yoniso Manasikara ist, in Geiste Sachen machen, wahrheitsgemäß, ist nichts anderes, dass man immer bewusster wird von dem Aspekt von Vergänglichkeit. Das ist Wesen von Satipatthana. Aber dieser Aspekt von Vergänglichkeit wird klar. Voraussetzung ist, dass man sich in sich selbst sammelt. Das haben wir schon erklärt. Der Buddha sagt, dass man kann nicht am Ende durchgehen in Rohitasa Sutta. Wir haben schon gesagt, der Buddha sagt, man kann nicht zu Ende der Welt kommen, indem man geht, aber ohne zu Ende der Welt gekommen haben, gekommen zu sein, wird man nie ein Ende zu Dukkha, zu diesem schlechten Himmel machen können. Also jetzt, was wir da haben, ist nichts anderes als eine Kette von Kontemplationen, die dann zu Meditation führen sollen, die uns ermöglichen, unseren Geist in sich selbst sammeln und indem der Geist in sich selbst sich sammelt, wird der Geist stark. Wenn wir nicht den Geist in sich selbst sammeln, unser Geist wird immer schwach bleiben. Und es wird gesagt in den Suttas, über, wenn man will, Ende von Leiden machen, so wie wenn man auf andere Ufer von Ganges schwimmen möchte, muss man ein starker Schwimmer werden. Der genauso einer, der sich nach dem Zustand von befreiter Mensch, ein Mensch befreiter von Leiden, der muss einen starken Geist haben. Und dieser starke Geist kommt eben durch diese Übungen, dass die ermöglichen, den Geist sich in sich selbst sammeln. In sich selbst ist in unserem Körper. Warum? Weil unser Geist, solange wir in der Welt leben, ist erscheint auf der Grundlage des Körpers. Wenn Körper klar wird, Geist wird klar, kristallklar. Und wenn der Geist kristallklar ist, dann auch, wenn man wenn so wie Ananda, wenn man ruht, dann kommt Klarheit. Man braucht sich nicht mehr Mühe geben, in Zustand von Ruhe, wenn man nichts macht, kommt die Klarheit. Aber erst muss man sich bemühen. Und Mühe eben ist, dass man immer den Geist in sich selbst sammelt. Dazu der beste Mittel ist dann Anapanasati-Übung. Deswegen die Satipatthana-Sutta und hier auch, man fängt an mit Geist in sich selbst zu sammeln mittels Atmen. Wenn wir das machen können, alle anderen Übungen werden sehr klar. Wenn wir das nicht machen können, die anderen Übungen eben werden sehr schwer zu verwirklichen. Dann, wir haben erwähnt, dass die Anapanasati-Übung, so wie es in den Schriften erklärt ist, hat Shamatha-Seite und Vipassana-Seite. Die Meditation, so wie wir wissen auch, hat Shamatha-Seite und Vipassana-Seite. Die Bhavana Maya Panya ist nichts anderes als Shamatha und Vipassana. Indem man sich mit Atem bemüht, dann kann man die beiden Seiten von Meditation zur Perfektion bringen. Das ist, was wird betont, was wir erklärt haben, wird betont in den Schriften. Und deswegen diese Anapanasati-Übung heißt auch die Bleibe von Tathagata. In dem Tathagata hat die Perfektion in Shamatha und Vipassana erlangt, dass das Verständnis von den Schülern oder von den einzelnen Buddha vorausgeht. Ja? Also das ist die höchste Perfektion, die auch mit den unglaublichen, unsprechbaren Fähigkeiten von Buddha verbunden ist, durch die Übung von Vollkommenheiten, die er in unzähligen Leben geführt hat. Also der Buddha hat Perfektion auch in Anapanasati. Und Anapanasati, wie wir wissen, ist die Übung, die er und so die Tradition unter Bodhibaum, er hat sich erinnert an die Anapanasati Jhana, dass er schon in seiner Kindheit, als Kind, kleines Kind, unter Jambu-Baum erlebt hat. Das war seine erste Erinnerung unter dem Bodhibaum. Und er ist dann, hat diese Erinnerung, indem es stark geprägt wurde in seinem Geist, er hat das dann angewendet für den Zweck von kommen zu Klarheit, kommen. Also indem wir Anapana Sati üben, wir kommen zu Klarheit, und Klarheit ist nichts anderes als vollkommene Verständnis von unserem Körper und unserem Geist, das mit dem Körper verbunden ist. Dieser Körper und Geist, das in der Tat als klein erscheint, ist unermesslich groß, wenn man diese Intuition, das durch eben Anapanasati kommt, bekommt. Intuition von dieser Totalität von unserem Wesen. Und Totalität von allen Wesen, weil in der Tat, so wird geschrieben in den Schriften auch, was der Buddha nach seiner Erleuchtung gesehen hat, ist eben die Tatsache, dass alle Wesen haben diese Totalität schon. Diese unbegrenzte Totalität. So, jetzt kommen wir zurück zu den Übungen. Wir haben schon betont, dass unsere, was wir hier analysieren, betont Shamatha. Aber Vipassana soll auch im Hintergrund sein, indem es wird immer betont, dass man kann die tiefe Lehre von Ichlosigkeit, von allen Phänomenen nur durch Vipassana erreichen. Samatha ist nicht genug. Der Buddha, so die Lehre von den Jatakas, der Buddha hat schon in seinem früheren Leben tiefe Verständnis für Vergänglichkeit und Leiden von Vergänglichkeit. Das konnte er sehr klar auch erklären. Wir finden sehr klare Erklärungen in Bodhijataka und so weiter. Aber er konnte nicht diese Phänomen von Ichlosigkeit von allen Phänomenen erklären. Das kommt nur dann durch diese Einblick durch Vipassana. Deswegen, obwohl hier Samatha betont ist, Samatha ist nicht erreichbar, ohne dass der Geist sich in sich selbst konzentriert. Aber es ist wichtig zu verstehen, indem wir über Sati-Übung sprechen, die Hauptübung von Sati ist mit Vipassana verbunden. Das ist klar gemacht in Satipatthana Sutta. Also Wesen von Sati ist Samadhi. Das haben wir erklärt. Ohne Sati kein Samadhi. Ohne Samadhi kein Sati. Die zwei kommen zusammen. Aber Nutzen von Sati ist Vipassana. Deswegen diese Anapana-Sati-Übung ist erklärt, die Seite von Shamatha, vier Übungen, aber man muss sie auch zusammenbringen mit den nächsten vier Übungen, die mit Vipassana verbunden sind. Und die dann erklären den ganzen Prozess von der Achtsamkeit ausgerichtet auf den Körper. Also jetzt wiederholen wir die Übungen und wir bringen sie zusammen, also die Schritte, und wir bringen sie zusammen mit den Übungen, die wir hier in Sutra, die in unsere Sutra erklärt werden. Erster Schritt, gestern haben wir schon gesagt, ist Ganana. Ganana heißt zählen. Der Meditierende zählt, damit er nicht sein Geist, nicht den Objekt von Meditation verlässt. Nur dann kann er diese Übungen, die hier geschildert werden, erfolgreich üben. Wie man zählt, wir brauchen nicht hier zu wiederholen. Wenn es darüber Fragen gibt, dann im Interview werde ich erklären. Wenn zählen, natürlich, es gibt Leute, die zählen nicht mögen, man kann nur gut machen das, was man mag. Dann, es gibt andere Methoden, so wie, dass man sich mit Achtsamkeit sagt, ein, aus, ich atme ein, ich atme aus, damit der Geist dann fängt an zu sitzen bei dem Objekt und der Meditierende sich merkt immer, wenn der Geist weggeht. Das ist erster Schritt, das durch Zählen erreicht wird. Solange der Meditierende sich nicht gleich merkt, wenn der Geist weg von Atmen geht, dann wird er nie in Meditation gehen können. Wenn er, der Meditierende, sich merkt, dass der Geist, wenn immer der Geist Tendenz hat, von dem Objekt wegzugehen, dann wird er imstande sein, die Klarheit über sein Objekt zu gewinnen. Und wie wir gesagt haben, Shamatha und Vipassana lässt sich nur üben bei klaren Objekten. Bei unklaren Objekten, niemand kann Shamatha und Vipassana üben. Also erst muss Objekt klar werden, und das kann nur passieren, indem der Meditierende bei dem Objekt konsequent bleibt. Wenn der Meditierende bei dem Objekt konsequent bleibt, wird er dann imstande sein, den ganzen Gang von Einatmen und Ausatmen spüren, berühren und unterscheiden. Das dann macht das Objekt von Meditation sehr klar. in diesem Zustand dann Objekt von Meditation kann Ugaha-Nimitta werden. Ugaha-Nimitta heißt etwas, was man schon fest anpassen kann, wenn man sagen. Fest greifen kann. Ut heißt Ut Graha. Graha heißt umfassen, greifen. Greifen so, dass es nach oben geht. Das heißt, dass man es aufgreifen. Okay. Prima. Also, das geschieht dann, diese Ugaha-Nimitta, dann geschieht in dieser Phase, wo man den ganzen Atemzug, Ein- und Ausatemzug, verfolgen kann. Und die Theravada-Spezialität, habe ich schon erklärt, ist, dass diese Verfolgung geschieht auf einer Stelle. Diese Stelle heißt Anapananimitta, das haben wir schon erklärt. Ich wiederhole das, damit es, weil manchmal in den Interviews habe ich Eindruck, dass es noch nicht klar ist. Anapananimitta ist die Stelle, wo man den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmen wahrnimmt. Nimitta heißt Zeichen. Wenn Zeichen von dem Atmen klar ist, nur dann kann man sich in Atemversenkung. Wenn Zeichen von Atem nicht klar ist, wird man nie sich in einem unklaren Objekt versenken können. Deswegen so die Theravada-Tradition, damit Zeichen von Atem klar wird und fein wird, muss man es unbedingt an einer Stelle betrachten und an dieser Stelle bleiben. Beispiel, wie man so das verstehen soll, ist, so wie mit der Säge, wenn man mit der Säge arbeitet, man kann nur Holz schneiden, indem man bei Berührung von der Säge und Holz bleibt. Wenn man die Säge folgt nach vorne und nach hinten, dann wird die Säge wackeln. Genauso ist mit dem Geist. Nur wenn man so macht, dann wird man Erfolg, wie Patisambhidamagga, Visuddhimagga erklärt, wird man erfolgreich, dass die verfeinte Bild von den Atmen zustande kommt und man sich in diesem Bild versenken kann. Und durch diese Versenkung dann kann man höheren Zuständen von Reinigung des Geistes kommen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Prozess von Reinigung des Geistes, das geschieht genauso in Samatha wie in Vipassana, ist nichts anderes als Prozess von Verfeinerung des Objektes, in dem der Geist erscheint nie ohne Objekt. Feiner Geist kann nur erscheinen mit feinem Objekt. Mit grobem Objekt erscheint nur grober Geist. Es ist sehr wichtig zu verstehen. Das ist ein Gesetz, dass man immer auch im täglichen Leben im Klaren darüber sein sollte und sich bemühen darüber sein sollte. Das ist eben, Satipatthana Übung ist, dass alle Objekte, das wir wahrnehmen, werden allmählich zu klaren Objekten. Dann öffnen sich die Horizonte. Alles, was der Buddha in der Tat gelernt hat, ist nichts anderes als, er hat immer und wieder gelehrt, ihr Leute, wachen Sie ab. Wir sind im Zustand von Schlaf, in dem wir immer mit unklaren Objekten verbunden sind, mit groben Objekten verbunden sind. Und unser Geist ist dann natürlich auch grob und unklar. Nur klare Geist und starke Geist kann sich wehren gegen den Unreinheiten des Geistes, die wir so glauben, die Buddhisten akkumuliert haben schon in unzähligen Leben. Also diese Übung, dass man klares Objekt entwickelt, ist nichts anderes als Voraussetzung für die Meditation. Und die Theravada-Tradition nach, das dann kann nur passieren, indem man diesen Prozess von Einatmen und Ausatmen konsequent an einer Stelle betrachtet und geht nicht weg von dieser Stelle. Wie wir gestern schon gesagt haben, in der nördlichen Buddhismus sieht es ein bisschen anderes aus. Man arbeitet, kommt zu feineren Objekten, die Verfeinerung kommt dadurch, dass man feinere Atmen betrachtet. Und diese feinere Atmen ist diese Atmen, das in den zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen. Diese Tradition dann ist natürlich viel näher zur Yoga-Tradition, indem man das auch hat sehr vielseitige Anwenden auch in der Tantrayana-Tradition, in der Arbeit mit Chakras. Man durchatmet die Chakras, die Energie, Zentrums und so weiter. Alles ist nach dieser Methode. Das ist dann sehr eng mit der Yoga-Tradition verbunden. Aber wir reden nicht viel darüber, weil dann werden wir ein sehr großes Thema haben. Auf jeden Fall, diese Atemmeditation ist so faszinierend, indem es unzählige Variationen hat in verschiedenen Traditionen. Und sogar in der Theravada-Tradition, obwohl es gibt viele, viele verschiedene Interpretationen in Thailand und Burma über wie man diese Übungen für Übungen, die da geschildert sind, interpretieren soll. Was wir jetzt erklären, ist also nur Interpretation von Buddha Gosa, das natürlich nur eine von vielen Interpretationen ist. Also nach dieser Interpretation bleibt man immer bei der Berührungspunkt von den Atem. Klärster Berührungspunkt ist natürlich da, wo in der Nähe, wo dieser grobe Strom von Atem in unsere Körper hineinfließt, wo da wird natürlich Berührungspunkt am deutlichsten. Wenn wir das auf Bauchflecke nehmen, dann verlagert sich Achtsamkeit an großes Gebiet. Und dann kommt man nie in tiefe Dhyana dadurch. Ist nicht möglich. Obwohl man den Geist sammeln kann, aber es ist nicht genug für in Dhyana zu kommen. Durch Betrachtung von Bauchdecke kommt man nicht in Dhyana. Man kann in Dhyana kommen, nur wenn man dann imstande ist, den Geist zu fokussieren. Das geschieht mit dem groben Atmen an der in der Nähe von den Nasenlöchern. Wenn man dann mit den feineren Atmen arbeitet, das ist dann die nördliche Tradition, das kann geschehen auch in einem Por, wenn Konzentration gut ist, von Haut, auch in den Chakras, in den Energiepunkten. Und es kann geschehen in vielen Orten. Es ist dann nicht mehr fokussiert an den, in der Nähe von den Nasenlochern. Damit ist auch verbunden, wie ich gesagt habe, dass die Übungen in nördlichen Traditionen und manche Lehrer auch in Theravada so erklären, sind nicht vier Schritte von Shamatha, sondern nur drei Schritte. In Visuddhimagga vier Schritte. Nach Folgen zusammen, Anugamana zusammen mit Fusana, berühren und folgen, ist ein Prozess. Die zwei lassen sich nicht trennen. Also, wenn man sagt, folgen den Atmen in Anapananimitta, das heißt, berühren ihn da. Folgen und berühren ist ein Prozess nach der Erklärung von Visuddhimagga. Wenn man so macht, kommt man in Prozess von Verfeinerung des Atmens. Das ist die vierte Übung, die wir gestern angefangen zu erklären. Pasambayam kaya sankaram asasi samiti sikhati, pasambayam kaya sankaram pasasi samiti sikhati. Ich verfeinere diese Gestaltung des Körpers einatmend, ich verfeinere Gestaltung des Körpers ausatmend. Wie wird es erklärt in der Theravada, wie Buddha Gosa erklärt es in Visuddhimagga? Stellen Sie sich vor, ein Gong, Sie schlagen ein Gong, nachdem jetzt unsere Frank ist, wird Gong-Spezialist. Er kann das sehr gut verstehen. Wenn der Frank Gong schlägt, am Anfang kommt sehr grobe Schall, nicht wahr? Dass alle in dem Hause, sogar vielleicht draußen, hören können. Nach einer Weile wird das Klang, Klang von dem Gong wird mehr leise. Deswegen man braucht mehr Achtsamkeit, mehr Konzentration, damit man es wahrnimmt. Wenn man mehr Achtsamkeit und mehr Konzentration zu den feineren Klängen macht, dann wird man allmählich imstande hören noch feinere Klänge. Wenn man noch feinere Klänge hört, dann geht es weiter, weiter, weiter, bis man die feinerste Klänge hören kann. Und bis dann im letzten Ende hört dieser Klang auf. Genauso ist es mit dem Prozess von Lernen, Versenkung mittels Anapanasati. Am Anfang wird der Atem grob, indem man mehr Achtsamkeit und mehr Konzentration übt. Dadurch wird das Objekt klarer. Wenn das Objekt klarer ist, wird es feiner, der Geist wird auch feiner, indem er bleibt an derselben Stelle, bewegt sich nicht und sieht den ganzen Prozess von Einatmen und Ausatmen als ein ununterbrochener Prozess. In Patisambhidamagga, zitiert in Visuddhimagga, wird gesagt, obwohl es ist nicht derselbe Geist, das sieht Berührung, sieht Einatmen und Ausatmen, diese drei werden doch als ein ununterbrochener Prozess erfahren. In diesem Zustand dann wird man auch diese sehr feinere Klänge von dem Atmen hören können oder spüren können und man kommt tief in die Meditation. So wird erklärt, dass wenn man angrenzende Sammlung erreicht hat, wird Erfahrung von den Atmen feiner als zuvor. Man spürt es mit ganzem Körper und mit ganzem Geist. Wenn man erste Jhana erreicht hat, wird Erfahrung von Atmen noch und von dem Geist, das Atmen betrachtet, noch feiner. Und so weiter bis zweite Jhana, dritte Jhana und vierte Jhana, die Erfahrung von Atem wird so fein, dass es praktisch aufhört. Und man kann es nicht mehr an der Stelle, wo man gewöhnt ist, Atem zu spüren, man kann es nicht mehr spüren. Es verschwindet. Genauso wie mit dem Gong von Frank. Wenn man vorsichtig folgt und man braucht immer mehr Konzentration, immer mehr Achtsamkeit, bis es verschwindet. Aber es kann nur verschwinden, wenn es so fein ist, wie es nur fein sein kann. Und was ist dann, wenn es verschwindet? Nichts. Es kann nur verschwinden, wenn wir nach der Lehre von Visuddhimagga, wenn wir reflexive Bild von Atmen kultiviert haben. Reflexives Bild ist dann Objekt der Meditation. Nichts anderes. Und Atem, wenn man tiefer in Versenkung geht auf dieses Bild, dann allmählich wird nicht mehr wahrnehmbar. So geht man Schritt nach Schritt in Zustand von tieferen und tieferen Vertiefung. Ist das klar? Natürlich, ein Geist braucht Objekt. Ohne Objekt gibt es keinen Geist in der Welt. Aber Objekt wird hier diese reflexive Geistesbild von dem Atmen. Ist das klar? Wir haben mehrmals betont, und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass nur geistige Bewusstsein kann Konzentration Konzentration und Weisheit entwickeln. Und was ist Objekt von Geistbewusstsein? Vor allem Konzepte. Also was da genommen wird, ist nicht Atem, das man mit den Sinnen berührt, sondern Atem, das man mit Geist berührt. Dann Atem, das man mit Sinnen berührt, geht im Hintergrund natürlich. Je besser Konzentration und Weisheit ist. Dieser Prozess, so Sie können lesen, auch in Patisambhidamagga, Visuddhimagga-Tradition, genauso im Prozess von Vipassana. Je tiefer der Meditierende kommt in Vipassana-Kenntnisse, desto feiner wird der Atmen. Nur dann kann sich der Geist an diesem Objekt erläutern. Der Geist kann sich erläutern, kann die Unreinheiten beseitigen, nur bei klaren Objekten, bei groben Objekten kann er das nicht machen. Bitte nehmen Sie das immer, immer wahr. Deswegen diese unaufhörliche in sich sich in sich sammeln ist die Voraussetzung für Klarheit. Man hört alles, man sieht alles durch eigene Körper. Dann kommen diese dann kommt das Kenntnis. Dann wird man sich dann öffnen sich die Sinnen. Die Sinnen sind im Geist verwurzelt. Die haben keine Funktion ohne Geist. Aber die Sinnen, die alte Weisheit, die Sinnen ist eben das, was den Geist dumm macht. Solange er sich an die Sinnen verlässt, wird er dumm. Indem er läuft von einem Objekt zu dem anderen, was für klare Objekt erscheint, er läuft hinterher. Deswegen, er kann nicht sitzen. Er ist einfach ein Victim, ein Opfer von den Sinnenobjekten. Das haben wir schon erklärt, die Voraussetzung von am Anfang erklärt, die Voraussetzung für Meditation ist, dass man Körper isoliert. Körper isolieren heißt nicht, dass man nicht die Klänge sieht oder die Klänge hört oder die Farben nicht sieht. Man sieht noch klarer, man hört noch klarer, aber der Geist bleibt sammelt in sich selbst. Dadurch sieht und hört, schmeckt, riecht, spürt alles viel klarer. Der Buddha oder der Arahat, der weiß viel klarer, dass ein Essen gut schmeckt, aber er lässt sich nicht davon, sein Geist wird nicht davon beeinflusst. Er hört die Klänge viel klarer, er erinnert sich viel klarer als die auf die Erfahrungen, aber sein Geist wird nicht ein Opfer von diesen Erfahrungen. Deswegen, er bleibt klar. Es ist nicht, dass man sich trennt, man bleibt da, aber sammelt in sich selbst. Nur davon kommt die Klarheit. Das ist die Bedeutung von dieser Sutta. Und Shamatha und Vipassana ist nichts anderes als sich sammeln in sich selbst. Und durch sich selbst sieht man dann die Prozesse, die existieren auch draußen. Man vergleicht, wie Satipatthana Sutta sagt, mit innen und draußen und sieht, dass es nichts anderes, alles ist als ein Prozess von Vergänglichkeit. Und in dieser Prozess kann existieren, nur indem es in diesem Prozess keine Essenz gibt. Wenn es eine Essenz da wäre, dann dieser Prozess kann nicht existieren. Etwas, was sich nicht ändert, wenn da etwas ist, was sich nicht ändert, dann ist es kein Prozess. Aber eben, weil es ein Prozess ist, es muss sich alles ändern. Wenn etwas in diesem Prozess eine Essenz hat, dann es kann sich nicht ändern. So ist es innerhalb des Körpers, so ist es außerhalb des Körpers, so ist es innerhalb und außerhalb des Körpers. Außer dieser Erfahrung gibt es keine andere Erfahrung in der Welt. Das ist das Kenntnis, das man durch Übung von Satipatthana sehr klar erfährt. Nicht als Theorie, sondern durch eigene Körper. Nur dann wird es klar. So, vierte Übung und wichtigste Übung ist dann Verfeinerung von dem Objekt. In diese Verfeinerung von dem Objekt ist dann erklärt Prozess von Dhyana. Die dritte Übung, Sabbakaya Patisamvedi Asasisamiti Sikhati, Sabbakaya Patisamvedi Pasasisamiti Sikhati, erklärt, ich lerne einzuatmen und auszuatmen, ganze Körper erfahrend, erklärt dann Prozess von Gestaltung von Ugahanimita, von Zeichen von dem Objekt, das man mit dem Geist fest begreifen kann. Von einem klaren Objekt, das es ermöglicht, in Zustand von Versenkung zu kommen. Ohne klaren Objekt keine Versenkung, kein Vipassana. Dann, wir verbringen unser Leben in den Worten von Buddha im Schlaf. Wache Mensch, sagt der Buddha. Nach Ugahanimitta, nach einem Objekt, das man klar fassen kann und bei dem man bleiben kann, dieses Objekt wird dann zu reflexive Bild, Patibhaga Nimitta. Und diese Patibhaga Nimitta, nach den Erklärungen von den Schriften und nach den Erfahrungen von den Yogis, das ist dann Objekt von Versenkung in Atem. Kein anderes Objekt. Reflexives Bild heißt, dass Objekt und Geist sich vereinigen. Das ist Zustand von angrenzender Sammlung und von volle Sammlung. In diesem Prozess dann diese Subjekt und Objekt verschmelzen in einen Prozess. Wird nicht mehr als getrennt gesehen. Also der Geist dann sozusagen wirft sich in dem Objekt hinein. Er und das Objekt kommen zusammen. Das ist Zustand von Versenkung. In diesem Zustand dann, wenn der Geist lange Zeit verweilt, dann wird er sehr stark. Er lässt sich nicht von anderen Objekten ablenken. Nichts kann diesen Geist mehr stören. Wenn der Meditierende diesen Zustand erlebt, er kann noch im Hintergrund, er weiß, dass die Beine haben Schmerz, aber er wird davon nie abgelenkt sein können. Er kann noch vielleicht gewisse Geräusche hören, aber er kann überhaupt nicht davon abgelenkt werden. Wenn dieser Zustand, und das ist sehr, sehr schwer, zur Perfektion gebracht wird, dann alle Sinnen, Erfahrungen gehen weg. Aber das ist sehr schwer. Dafür muss man lange, lange üben. Aber für Zweck von Vipassana, das die Hauptbetonung von Theravada-Tradition ist, es ist nicht nötig, die Perfektion in Dhyana zu erreichen. Es ist genug, dass man imstande ist, diese Erfahrung von Dhyana zwecks Vipassana anzuwenden. Das ist die Hauptsache. Und wenn man Vipassana übt, dann geht man aus der Versenkung aus. Wenn man nicht Versenkung hat, wird man nie imstande sein, dass unmittelbar vergangene Geist zu betrachten, als Objekt von Betrachtung zu nehmen. Nur wenn man Versenkung hat, in Versenkung man bleibt lange, lange Zeit bei demselben Objekt und man vereinigt sich mit dem Objekt. Wenn man aus dem Versenkung geht, in dem Moment kann man den unmittelbar vergangenen Geist als Objekt nehmen. Und in diesem Geist dann kann man dann lernen, die einzelnen Geistesfaktoren, angefangen mit den 5 Jhana-Faktoren in erster Versenkung zu untersuchen. Wenn man sich dann als ein Objekt konzentriert, durch diese starke Konzentration für dieses Objekt, das heißt Atem und Körper, das mit Atem verbunden ist, wenn man die Elemente betrachtet, verplatzt sich dann die Totalität von Erfahrung von Körper und man wird sehen dann die Kalapas. Da geht man hin in detaillierte Analyse von Körper. Das ist dann erster Schritt in Vipassana. Analyse von Nama-Rupa. Wenn man Nama-Rupa analysiert hat, analysiert man, indem man Nama-Rupa analysiert hat, so die Worte von Visuddhimagga, wird die Erfahrung von dem Geist und von dem Atmen feiner. Wenn man dann analysiert hat, die Ursachen von Erscheinung von Nama-Rupa, von Geistlichkeit und Körperlichkeit, wird wieder Atem feiner. Wenn man dann sieht, die beiden im Prozess von Entstehung und Vergehen in jedem Moment, wird der Geist noch noch feiner. Wenn man dann sieht, nicht mehr entstehen, nur vergehen von diesen Phänomenen, noch feiner. Wenn man sich wenn man loslässt, die Körperlichkeit und Geistlichkeit noch feiner, dann, wenn man erreicht erste Stufe von Heiligkeit, noch feiner und so weiter, geht es in Vipassana nach demselben Prinzip, je tiefer Weisheit, desto feiner Objekt. In Shamatha genauso, je tiefer Konzentration, desto feiner Objekt. So lernt man durch Shamatha und Vipassana bleiben in einer Welt von klaren Objekten. In dieser Welt von klaren Objekten öffnen sich die Sinne. Ohne an die Objekte anzuhaften. Aber die Voraussetzung ist, dass man Konzentration hat. Sonst kommen diese Öffnung von dem Herz kommt nicht zustande. Nach der Lehre von Visuddhimagga, nach der Untersuchung von den Geistlichkeit und Körperlichkeit auf Grundlage von Atmen, man kommt Vivatana, man kehrt zurück, indem man zurückgekehrt, indem man loslässt, wird der Geist, kommt der Geist zu Parisuddhi, kommt der Geist zu Reinheit. Und indem der Geist zur Reinheit gekommen ist, wird der Yogi bewusst von dieser Reinheit. Indem er bewusst wird von dieser Reinheit und sie klar verstanden hat, geht diese Reinheit nicht mehr weg. Das ist dann Prozess von Meditation über Anapanasati, wo man sich auf Shamatha und auf Vipassana stützt. Und in unserer Sutra, wir haben schon gesagt, wird Aspekt von Shamatha betont. Es ist nur, wenn man diese Aspekt von Samatha betont, dann kommen die übernatürlichen Kräfte auch. Die Buddha selbst unter dem Buddha unter dem Bodhibaum benutzt hat, zwecks Vipassana. die Kenntnis von den früheren Leben, die Kenntnis, wie die Menschen auf Grundlage von Karma wiedergeboren werden. Alle diese Kenntnisse sind nur möglich auf Grundlage von starker Konzentration. Und dann, wenn nur man diese starke Konzentration hat, wird auch imstande sein, den anderen zu helfen, indem man auch die Geister von anderen versteht, wie sie entstehen, was für Geist entsteht, welche Bedingungen entstehen, dann wird man imstande sein, den anderen zu helfen. Also, in der Tat, die Stärke von den Vollkommenheiten, die man braucht, damit man sich selbst und den anderen wirklich effektiv helfen kann, hängt auch von der Stärke der Konzentration. So, indem wir so viel zu lernen haben, ich werde nicht in die Einzelheiten eingehen. Wir haben ein hoffentlich genug klares Bild von der Anapanasati-Meditation gegeben. Also Betonung auf Samatha-Seite. Jetzt zu dieser Anapanasati gibt es irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann wir gehen zu der zweiten Übung, und das ist die Übung von vier, wie heißt das? Vier Körperstellungen. Übung von der vier Körperstellungen, natürlich ist eng mit der Übung von Anapanasati verbunden. Wir haben schon gestern erwähnt, dass die Bewegung unseres Körpers und wie wir den Körper halten, ist auch genauso wie Einatmen und Ausatmen, ist Geist, so die buddhistische Lehre, ist Geist, geistproduzierte Körperlichkeit. Nach der Lehre von Theravada gibt es vier Sorten von Körperlichkeit. Karma erzeugte Körperlichkeit, Geist erzeugte Körperlichkeit, Klima erzeugte Körperlichkeit, das sind die Berge, die wir auch draußen sehen. Wenn wir sterben, dann werden wir auch nur Klima erzeugte Körperlichkeit, Karma erzeugte Körperlichkeit, und Geist erzeugte Körperlichkeit. Verschwinden. Wenn wir sterben, wir werden so wie die Berge, so wie die Wälder, die wir draußen sehen, so wie Gras, selbe Zustand von Körperlichkeit. Was uns jetzt lebendig macht, ist eben diese Geist erzeugte, und was unsere Körper lebendig macht, ist diese Geist erzeugte und vor allem Karma erzeugte Körperlichkeit. Karma erzeugte Körperlichkeit ist das Erste, das wir wieder bekommen in dem nächsten Leben. Und das ist das Erste, das wir auch in diesem Leben bekommen haben. Das haben wir nicht uns entschieden. Das ist Produkt. In Wissenschaft heißt das genetische Produkt. Im Buddhismus heißt es Karma erzeugte Körperlichkeit. Die Prinzipien sind dieselbe. Es ist ein Mechanismus, das arbeitet, ob wir uns es wünschen oder nicht wünschen, nach gewissen Gesetzen, die sehr schwer zu erkennen sind. Genauso wie die genetischen. Also auf jeden Fall, wenn wir unseren Körper in irgendwelche Stellung halten, wir machen es durch geistgeschaffene Körperlichkeit. Wenn wir nicht diese geistgeschaffene Körperlichkeit haben, unsere Körper wird nicht lebendige Körper. In diesem Sinne, wenn wir den Zustand des Geistes und diese enge Verbindung von dem Geist und Körper, die eine Totalität von Erfahrung veranstalten, zum Ausdruck bringen, diese sind die besten Objekte von Achtsamkeit. Atem, Körperstellungen. Wenn die erlauben dann, zusammen mit Wissensklarheit, die erlauben dann die unaufgehörte Übung von Achtsamkeit. Jetzt die Übung von vier Körperstellungen, wie die Übung im Atem, ist in sich sehr einfach. Aber wenn man das tief versteht, ist es gar nicht so einfach. Was wird da erklärt? Nur eigentlich zwei Sätze. Idam bhikkhave bhikkhu gacchanto gacchami iti pajanati thito thitom iti pajanati nisino nisinom iti pajanati sayano sayanom iti pajanati yatha yatha pan asa kayo panihito hoti tatha tatha nam pajanati. Sehr einfach. Ich gehe beim Stehen versteht wiederum, ihr Bhikkhus versteht ein Bhikkhu beim Gehen, ich gehe beim Stehen, versteht er, ich stehe, beim Sitzen versteht er, ich sitze, beim Liegen versteht er, ich liege, oder er versteht, in welcher Stellung sich sein Körper auch immer befindet. Und dann kommt wieder, so wie Grammophon, immer dasselbe. Während er so umsichtig, eifrig, wir haben das bisschen anderes übersetzt, umsichtig, eifrig, entschlossen, weilt, sind seine laufende Geisteskonstruktionen die auf den Haushaltleben beruhen, verlassen, nicht überwunden hier. Man kann auch mit überwunden übersetzen, aber überwunden hat ein bisschen andere Kontext. Verlassen heißt, dass sie auf natürliche Weise weggehen, indem man so übt. Mit deren Verlassung wird sein Geist innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Das kommt immer und immer wieder. Wir haben schon gesagt, dass die Betonung ist auf sich in sich selbst sammeln. Alle Weisheiten kann nur kommen, indem man sich in sich selbst sammelt. Wir, der moderne Mensch, immer denkt, dass die Weisheiten kommen, indem man mehr Informationen sammelt, aber die wahre Informationen, der unschätzbare Quelle von Informationen kommt nicht von außen, kommt von innen. Indem wir verwirrten Wesen immer draußen die Wahrheit suchen, sind wir immer mehr von der Wahrheit entfernt. So sollen wir glauben, wenn wir Yogis werden möchten. Ein Yogi zu sein, ist in dieser Zeit gar nicht so einfach. Indem die 99,99% denken, dass die Weisheit aus draußen kommt. Aus dem Computer. Okay. Na, jetzt wieder, genauso wie in Anapanasati, Pajanati. Pajanati heißt, er weiß mit, er versteht mit Weisheit, nicht nur einfach versteht, er versteht mit Weisheit, ich gehe, er versteht mit Weisheit, ich sitze, er versteht mit Weisheit, ich stehe, er versteht mit Weisheit, ich liege. Verstehen wir wirklich mit Weisheit, dass wir jetzt sitzen, dass wir morgen werden wir darüber nachdenken. Heutzutage machen wir Schluss hier, indem sie Interesse entwickeln. Bitte denken Sie daran, wie man mit Weisheit sitzt, wie man mit Weisheit geht, wie man mit Weisheit steht, wie man, wenn Sie schlafen gehen, wie man mit Weisheit liegt. Und morgen versuchen wir das zu erklären, indem wir noch ein paar Fragen haben und noch Meditation, die wir gestern versäumt haben, treiben möchten, dann machen wir Schluss hier. Und wir kommen zu den Fragen. Bante, was bedeutet bitte Ihr Name Dhammadipatero? Dhammadipatero, Dhamma, die Studenten von Buddhismus sollten schon wissen, Dhamma oder Dharma auf Sanskrit hat viele, viele Bedeutungen. Die Hauptbedeutung ist vielleicht die Wahrheit. oder Gesetz oder die wahre Phänomene von unserer Erfahrung und so weiter. Und Deepa in Pali im Gegensatz zu der Sanskrit-Sprache hat zwei Bedeutungen. Deepa bedeutet Insel und Deepa bedeutet auch ein Lampe. Nicht Licht, sondern Lampe. Leuchte. Kerze oder? So wie Butterlampe oder wie so. Lampe, ne? Dann zwei Bedeutungen sind da. Welche Bedeutung immer euch gefällt? Die Mönche haben schöne Namen, aber das heißt nicht, dass sie so schön sind. Wer sucht den Namen aus? Der Mönch selber? Oder wer sucht den Nein, Namen das aus? Gibt immer der Lehrer. Ah. Der Lehrer. In Chinesisch natürlich habe ich andere Namen wieder. Okay. Und zwar? Xingkun. Xingkun. Xing heißt Natur. Kung heißt Leerheit. Natur der Leerheit. Also Dhammadipa heißt entweder Lampe der Wahrheit oder Insel der Wahrheit. Insel der Wahrheit ist natürlich schön. Lampe ist auch schön. Lampe auch nicht schlecht. Aber indem wir, der Buddha sagt in den Schriften, wer Satipatthana ist, der wird Licht, der wird Insel für sich selbst, er wird Dharma-Insel. Deswegen Satipatthana ist der einzige Weg zur Klarheit. Atta-Dipo, Dhamma-Dipo, Licht für Selbstlicht und Dharma-Licht. Das kommt sehr gut zusammen mit dem, was wir in diesem Sutta lernen. Und jetzt kommt andere Frage. Da sind zwei Fragen sogar. Wir sind sehr reich. Wie oft dürfen wir zum Interview kommen? Wenn was dringend ist, dann sogar jeden Tag, wenn wirklich wichtige Erfahrung. Aber sonst besser jeden zweiten Tag, wenn nötig. Das Buddha-Haus ist immer offen. Grund, danke. Omito. Buddha-Haus ist immer offen. Grund, danke. Das Buddha-Haus ist immer offen. Ja, damit man das antworten kann, muss man erst verstehen, was der Klang von einer Hand ist. Dann damit ist alles erledigt. Buddha-Haus hat keine feste Bleibe, deswegen kann es alle Wesen ohne Unterschiede in sich nehmen. So bitte denken Sie danach. Wahre Buddha kann alles in sich nehmen, indem er keinen festen Gestalt hat. Das ist wahre Buddha. Genauso wie Klang von einer Hand. Und da sind die Fragen heute sehr schnell, denn wir haben noch Zeit für Metameditation, die wir vernachlässigt haben. Versuchen Sie, die Metameditation, indem wir die über Atem und Achtsamkeit üben, versuchen Sie das in Zusammenhang mit Atem bringen, mit Einatmen kann man sich selbst Wohl finden und Freiheit von Hindernissen wünschen. Mit Ausatmen kann man allen Wesen Wohlbefinden und Freiheit von Hindernissen wünschen. So kann man koordinieren Anapana mit Metta. Und dann, Sie können in den einzelnen Teilen von dem Körper hineingehen mit dem Atem und sie auch mit diesem Wünschen beglücklichen, kann man sagen? Beglücken. Beglücken. Gut, dann wir machen 25 Minuten. Sollen wir vielleicht, indem wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, wir rezitieren erst Karaniyamitta Sutta. Und dann, weil ich weiß, dass viele von uns kennen schon, dann wir rezitieren zusammen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya matta kusalena yantang santang padam abhisamecce sakho ujuce sujuce suvacho chasse mudu anatimani santu sakoce subaroce apakkicoce salahukavutti santindriyoce nipakoce apagngabo kulesu nanugindo nachakundam samachare kinchi yenye vinyu pare upavadeyum sukino va khemino hantu sambe sat Ta bhavantu sukitatta yeke chipana bhutatti tasava thavagava anavasesa dighavaye mahantava majima rasaka anakatulla dithavaye va dithaye chadure vasanti avidure Bhuta va sambhave siva sambhe satta bhavantu sukitatta na paro param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi vyaro sana patighasanya na anya manyasa dukam michaye Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam mettancha sabbalokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga goche tiriyanche asambhadam averam asapattam Tang charan nisinnova sayannova yavatassa vigatamindo etam satim aditeye brahman etam viharam idam ahu dittincha anupaggama silava dasanena sampanno kame suvineyage dhan nahi jatu gambaseyam punareti ti etena sache vajena hotu te jaya mangalam etena sache vajena nasantu sabu padava etena sache vajena sambe roga upasamentu te. Jetzt wünsche damit die Hindernisse in der Meditation weggehen. Nakata yakabuta nam papa gaha nivarana paritasa nubhave nehantu te sam upadave yat dunimitta mavamangalang cha yocha amanapo sakuna sasando papa gaho adusupinam makantang buddha anubhave ne vinasamentu yat dunimitta mavamangalang cha yocha amanapo sakuna sasando papagaho adusupinam makantam dhammanubhavena vinasamentu yat dunimittam avamangalam cha yocha amanapo sakunassa sando papagaho adusupinam makantam sanghanubhavena vinasamentu sabbe buddha balappatta pachekanam cha yambalam arahantanam chatejena rakkam bandami sabasu.